Twitter-Fan von Werbeplatten. Diesmal hat die Gödicke AG Berlin Jürgen von Manger in den Dienst genommen mit der Hausapotheke. Das hören wir jetzt zuerst. Ja, was ist das denn für ein Blödsinn? Man soll eine Hausapotheke ausmisten, schreiben sie hier. Ja, das ist so ein Ding. Sieger, ich meine, ich habe einen Hausarzt, nicht auch eine Hausapotheke. Da kaufen wir ja schon seit Kindesbeine an. Aber was glauben Sie, was der Apotheker für ein Gesicht macht, wenn ich jetzt da aufkreuzen täte und anfange, dem seine Pülleckes und Schachteln da alles im Ascheimer schmeißen? Ja, Junge, doch. Vor Schreck würde der doch so krank werden, dass der anfangen müsste, an sich selber zu verdienen. Nee, geh mir weg. Ich meine, ich weiß doch, wie ich an die Tabletten hänge und an alle die Tropfen, was ich mir so zusammengestoppelt hab, schön aufbewahrt im Laufe eines Menschenlebens. Hier, ja, können Sie gucken. Der ganze Nachttisch voll. Ehrlich, und das sind so richtig schöne Erinnerungen, diese bunte Packungen mit den ganzen ausländischen Namen drauf. Ich meine, unter uns gesagt, ich wäre ja selber auch gerne Doktor geworden. Nicht, aber naja, leider, wie das Leben so manchmal. Nicht wahr? Ich meine, wir wohnten so weit weg von der nächsten Oberschule. Nicht, und da hat unser Vater mich eben frühzeitig in der Lehre geschickt. Und ist der Paracelsius in meiner Brust da ein bisschen durch zurückgeblieben. Aber sonst sie. Ach, jede Illustrierte, die guck ich zuerst nach dieser Arztsachen. Tatsachenberichte, zum Beispiel diese Herzflantationen. Oh, da bin ich aber ganz auf dem Laufenden mit. Ich sag schon immer, ich bin so richtig, kann man sagen, der Barnard von Gelsenkirchen. Im Geiste, weil meins wegen eine schöne Dystopie, da lasse ich aber glatt die Bildzeitung für liegen. Nee, sieh jetzt mal ehrlich, die Medizin ist doch nun mal der rote Faden, der von der Wiege bis zur Bahre durch den Menschen durchläuft. Nicht, ja, was wäre das Leben des Menschen denn ohne seinen Körper? Nicht, und gerade der ist doch meistens ein bisschen reparaturanfällig, nicht? Werden Sie doch selbst an sich auch schon gemerkt haben, oder nicht? Gucken Sie mal, hier diese rote Schachtel da, das ist aber noch Vorkriegsqualität. Nicht, sowas wird heute gar nicht mehr gemacht. Phoeniculum vulgare, Fenchel. Ja, siehst du, das war mein Husten vor der zweiten Kommunion. Jo, ich sehe doch immer unsere Mutter die Hände ringen, weil sie dachte, ich könnte eine ganze Feier kaputt machen mit den Husten. Nicht, oder dieses Grüne hier, da habe ich noch selbst drauf geschrieben, für Margot, gegen die Zähne. Weil dieses Kind hat ja bei Zahnen schon ihre ganze Persönlichkeit da so in der Waagschale gehauen. Nicht, so hat die geschrien. Und mein Schwiegersohn hat ja heute auch nichts zu lachen, wenn die loslegt. Ja. Oh, guck mal, was haben wir hier noch? Supposito. Naja, da weiß ich nicht mehr, ob man das nur mit Zucker einnimmt oder in der Milch reintut. Aber ist auch egal, das Mädel ist ja groß inzwischen, aber ist doch alles eine schöne Erinnerung. Das heißt, ich habe ja noch eine andere Tochter, unser Trautchen. Und die ist jetzt gerade so in dieser Zeit, wo sie... Ach, siehste, jetzt fällt mir ein, deswegen wollte ich doch noch telefonieren. Jo, gestatten Sie, das dauert nicht lange, aber ist wichtig. Junge, wenn ich das vergessen hätte. Warte mal, wo haben wir denn jetzt die Nummer? Ich... Jo, hier, Franzbranntwein. Nicht, da steht da drauf, Bonifatius Apotheke, 5, 6, 4, 3, 9. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hallo, ja, hier spricht Herr Adolf Techtmeier. Kann ich mal bitte den Chef mitsprechen? Also, sind Sie selbst? Ja, guten Abend, Herr Bonifatius. Hier ist, wie gesagt, nicht, also Techtmeier ist mein Name. Wir kennen uns persönlich, das heißt, wenn Sie mich jetzt sitzen sehen könnten, nicht, wüssten Sie gleich, dass ich da bin. So ein großer, ein bisschen vollschlank mit Schnäuzer. Nicht, wegen Hypertonie habe ich öfter schon mal was bei Ihnen geholt. Kleinen Ulkus hatte ich mal. Und dann bin ich auch ein chronischer Sodbrenner. Wie? Haben Sie was gesagt? Ja, Sie sind so komisch. Habe ich Sie vielleicht aus dem Bett geklingelt? Ach so, haben Sie Nachtschicht. Jo, ach, Herr Bonifatius, das kenne ich. Oh, das ist langweilig. Ich hab da jetzt nicht Lüge, aber mindestens 4, 5 Jahre hab ich Nachtschicht gemacht. Ich meine, die ersten Stunden gehen ja immer noch, nicht? Da sind die Putzfrauen da, kann man sich wenigstens da ein bisschen mit amüsieren. Aber denn, wenn so der Morpheus einen da an Schlawittchen kriegt, wie bitte? Ach, was ich wünsche, jo, passen Sie auf, ich wünsche... ja, von Herzen erstmal, dass sich heute Abend vielleicht einer der Füße verbrüht, nicht, oder Magenverstimmungen, paar Neuralgien vielleicht, dass sich für Sie die Sache auch lohnt, nicht, wenn Sie schon die Nacht um die Ohren hauen, dass dann wenigstens die Marie stimmt, ne, morgen früh. Aber weshalb ich hauptsächlich anrufe, Herr Bonifatius, ist meine Tochter Trautchen. Nicht? Ich will Ihnen das ganz offen sagen, die ist jetzt in den Alter, so mit 18, da können Sie ja vorstellen, dass der Storch des Damokles da ständig bei uns über dem Dach schwebt. Und nun gibt das doch diese bekannte Antibabypille, wie der Volksmund sagt. Diese Ovationshemmer. Und das ist jetzt mein Problem als Vater. Sehen Sie mal, wenn ich dem Kind diese Dinger in der Hand drücke, ja, dann weise ich sie doch erst richtig auf ihre Chancen hin. Ich denke sie vielleicht, dass sie meine Ausgaben nur auch amortisieren müsste. Andererseits drücke ich ja nichts in der Hand. Ja, dann, ich meine, man kann ja nicht immer dabei sein und ist man nachher der Angeschmierte. Und deshalb habe ich mir gedacht, wollte ich versuchen, ob ich ihr die Dinger nicht morgens heimlich im Kaffee tun könnte. Nicht, dann blieb einerseits die Moral vielleicht doch fürs Erste noch hochgehalten. Und wenn das Mädel trotzdem mal 5 gerade sein lässt, na ja, meins wegen, aber dann hat man doch wenigstens eine Sicherung eingebaut. Bitte schön, ob ich nicht Schluss machen müsste. Noch, Herr Bonifatius, für mein Kind, da nehme ich mir die Zeit. Da brauchen Sie keine Sorgen machen. Gucken Sie mal, mein Problem, nicht, ist doch nur dieses. Man sagt doch, dass diese Hämmer nur richtig funktionieren, wenn nicht mehr als 30 Stunden dazwischen liegen. Ne? Ist das nicht so? Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Und nun ist aber unser Trautchen, Ihr Bekannter, der ist bei der Bundesbahn, nicht, in Außendienst und hat ganz unregelmäßige Arbeitszeit, nicht, ist Zugbegleiter und auch oft anderswo. Und ja, da weiß ich noch nicht, ob der auch alle 30 Stunden kann. Nicht, der braucht doch bloß mal ein paar Stunden Verspätung zu haben, nicht, und schon ist das Mädel wieder enthemmt. Ob ich dann vielleicht nicht ein paar Sedativa nachschieben sollte? Wie bitte? Was sagen Sie? Ach so, die Hämmer müssen alle 30 Stunden? Ja, nur da könnte ich mich am Wecker stellen, nicht? Das ist kein Problem. Ja, können Sie mir dann vielleicht gleich eine Kurpackung von diesen Hämmer? Was sagen Sie? Ist rezeptpflichtig? Ach, Herr Bonifatius, jetzt bleiben Sie doch mal Mensch. Ich meine, ich kaufe doch sogar eine Seife bei Ihnen. Nicht? Und Sie wissen doch, wie der Juskowiak, seine Schwiegermutter, damals mit Strychnin, dieses Brechnuss als Kaloid, da hat er die doch mit behandelt. Sicher, das war wohl nicht von Ihnen, aber irgendwie wäre das doch auch rezeptpflichtig gewesen. Nicht, da muss doch auch einer ein Auge zugedrückt haben. Was? Ist nichts zu machen? Ah, na ja, gut, also dann bringe ich ein Rezept, bitteschön. Aber wenn das Kundendienst sein soll, dann dürfen Sie nicht wundern, wenn ich eines Tages auch mein Heftpflaster noch bei Beate Use kaufe. Ist so wahr, wa? Wie, Beleidigung? Och, mich kann doch so leicht keiner beleidigen, Herr Bonifatius, aber wenn Sie einen sorgenden Vaterherzen hier schon die ganze Pädagogik so im Rücken fallen, dann, bitteschön, hören Sie mal, dann sagen Sie mir wenigstens, was ich denn beim Arzt simulieren muss, für das der mir die Pillen auch verschreiben tut. Wow, 9 Minuten.